Ich wollte eigentlich gerade Podcast hören, aber ich habe auch irgendwie Navi an und beides zusammen geht nicht. Irgendwie so. Ich bin auf der Rückreise mit dem Auto aus unserem Urlaub in Norddeich und fahre die, keine Ahnung was, Straße nach Emden, um dort in der Ecke auf die Autobahn zu kommen. Bin hinter irgendeinem Sattelschlepper und auf der Gegenfahrbahn Stau. Scheint wohl heute doch irgendwie eine Art Anreisetag zu sein. Ich habe eben noch einen offenen Edeka gesehen. Die scheinen ja auch flexibel mit den Feiertagen zu sein. Rechts geht's nach Engerhafer und Log. Ja, Log, bis sich die Balken engelhaften. Ja, es regnet. Sommerwetter ist im Juni gerade wohl noch nicht en vogue. Was an der See jetzt ich auch nicht sonderlich schlimm finde, weil ich mag das schlechte Wetter eigentlich. Und wenn man irgendwie so nur pralle Sonne hat, finde ich das eher unangenehm, wenn man nichts anderes hat. Bin nicht so geht so sonnenaffin. Also ich mag halt keinen Sonnenbrand. Braun werde ich schon irgendwie. Aber ich muss nicht auf Teufel komm raus an einem Tag braun werden. Gestern haben wir uns einen Strandkorb gemietet für vormittags, war jetzt nicht so teuer. Und der stand schön gegen die Sonne. Wobei wir in der Ecke irgendwie die einzigen waren, die den gegen die Sonne gerichtet hatten. Die meisten hatten den der Sonne entgegen. Nee, das würde dasselbe bedeuten, oder? Also, der Sonne zugewendet und wir hatten ihn der Sonne abgewendet. Weil eigentlich finde ich ja gut, wenn man Schatten kriegt dadurch. Aber manche wollen sich dann auch irgendwie so direkt in die Sonne setzen. Aber jedem Tierchen sein Pläsierchen. Komme ich hier vorbei? Jawohl. Ja, gestern meinte meine Frau noch, dass wir ja eigentlich sehr wenig Leute kennenlernen im Urlaub, wobei wir auch wieder mal eine Wohnung haben, in der drei Parteien hätten mieten wohnen können. Und wir waren die einzigen, das heißt, wir hatten das Haus komplett für uns alleine. Richtig Garten hatten die nicht, von daher war das eigentlich nur in Bezug auf Ruhe sehr schön, das heißt, die einzigen Geräusche, die eigentlich hörbar waren, waren die, die man selber fabriziert hat. Und das mag ich eigentlich. Norddeich selber finde ich fast ein bisschen langweilig, verglichen mit Bensersiel, was also mein Ding so ein bisschen ist, wobei da auch wenig los ist. Und Hallingersiel ist, glaube ich, noch ein bisschen, also Neuhallingersiel ist, glaube ich, noch ein bisschen hübscher. Jetzt stehe ich auch im Stau oder so. Hier kostet Diesel 1,23. Nee, LKW-Diesel. 1,28. Nee, 1,23. Es ist genauso teuer für LKW wie für Nicht-LKW-Wagen. Warum haben sie dann zwei Anzeigen? Weiß es nicht. Wo war ich stehen geblieben? Bei den Wohnungen? Und eigentlich aber doch ganz nett, weil man kann ja doch ein bisschen Schlittlatschen und die See sehen. Und ich weiß nicht, ob das für die See so wichtig ist, dass man weiß, man ist auf einer Insel oder nicht. Man ist halt, man kommt dahin und man ist vorher nicht Schiff gefahren. Vielleicht ist das ein atmosphärischer Unterschied. Weil ich auch Schifffahrten mag. Das hat natürlich schon ein bisschen was Seefahrt-ähnliches. Und wir waren auch noch nicht morgens zum Krabbenpoolen oder zum Krabbenholen und dann poolen. Was ja auch immer ein riesiges Event ist. Ich erinnere mich, dass wir das in der Kindheit gemacht haben. Da sind wir morgens, früh morgens, zum Krabbenkutter gelatscht, haben Tütchen mit Krabben geholt und haben die dann gepoolt. Ich weiß nicht, ob das Poolen dann das ist, was die Krabben so teuer macht. Aber die sind ja im Supermarkt ordentlich teuer geworden. Auch sonst kosten die ein bisschen was. Wobei ich ein Krabbenbrötchen hatte in dem Fischladen vor unserem Haus, wo wir gemietet hatten. Und da waren schon ordentlich Krabben drauf. Also ne, die fielen doch sehr, sehr intensiv dann vom Krabbenbrötchen runter, weil es ziemlich voll war. Deswegen ich und im Nachwuchs mal ein Kräppchen in den Mund gesteckt habe. Und sie hat ziemlich theatralisch drauf reagiert, als ob man sich gerade versucht hätte zu ermorden. Also Krabben sind so gar nicht irgendwie ihrs. Vielleicht ist es ein bisschen zu säuerlich, salzig. Wobei, so lange wie sie da was rumgelutscht hat, sollte das irgendwie vielleicht gar nicht mehr so salzig sein, waren aber nicht ihrs. Auch wenn die klein sind und die kleine Sachen eigentlich schon mal irgendwie verköstigt, aber eigentlich so klein, dass es direkt runterschlucken würde. Ja, also wie gesagt, sie mochte das nicht, während sie Kibbeling durchaus mochte. Also diese Woche war eine gewisse Ausprobierwoche. Bei der Beerdigung hat sie griechisches Essen gehabt. Der Leichenschmaus war beim Griechen. Bei was anderes, also ja. Keine Ahnung. Ich fand es ein bisschen merkwürdig. Das Fleisch war okay, Salate waren, naja, mit Fladenbrot oder sowas dabei. Nee, dieses dünne Brot. Ja, mal was anderes. Und nach Ewigkeiten mal wieder beim Griechen gewesen, wo wir lange, lange nicht mehr hingegangen sind, weil eigentlich in Ibbenbüren gab es einen ganz guten Griechen, aber ich glaube, der ist gerade pleite gegangen, so wie Griechen gerne mal pleite gehen. Und der hatte eine ziemlich gute Küche. Also nicht das normal typische, also das einzig typische griechische war, dass man auch immer sehr große Portionen bekommen hat. Also man hat Schwierigkeiten eigentlich immer gehabt, das will ich alles in sich reinzustopfen. Aber der war ziemlich lecker. Da gab es auch so Ofenkartoffeln mit Kräutersoße, irgendwie so. Das war auch sehr lecker, habe ich auch gerne gegessen. Und verglichen damit hatten wir eigentlich immer den normalen Griechen, der ist auch weg in Ibbenbüren. Und der war halt immer so, die Salate sahen halt aus wie aus der Büchse. Aber ey, alles selbst gemacht, wurde immer gesagt. Alles selbst gemacht. Und es sah halt immer gleich aus und schmeckte immer genau gleich. Und irgendwie, naja, machte das eben nicht den Eindruck, dass das selbst gemacht war. Ich war eigentlich immer müde, wenn man aus dem Urlaub kommt. Man weiß es nicht. Ich habe auch nur noch 3,5 Stunden auf meinem Podcast Haufen zu hörender Podcast. Also das ist dann doch relativ fix runtergegangen, wenn man relativ kontinuierlich Podcasts hört, dann ist das überschaubar. Ich habe meine Begrenzung für Podcasts ist eigentlich immer die optische Ansicht. Also wenn ich da irgendwie so, ich kann da glaube ich 12 speichern und die habe ich dann mit dem Bildchen der Podcast voll und mehr will ich dann eigentlich nicht, weil ich dann das Gefühl habe, ich verliere die Übersicht und habe sogar diese Woche noch den Quer-Podcast abonniert, weil ich auch nicht so oft dazu komme, Quer im Fernsehen zu sehen, donnerstags um 7:45, was ich eigentlich schade finde, aber wenn man da das Kindchen zu Hause hat und das Kindchen quäkt, dann ist halt immer ein Aufgespringe zum Kindchen und dann kann man eigentlich nicht so in Ruhe das gucken, wobei wir einfach den Fernseher am seltensten anhaben. So wie ich gerade sowieso keine Fernsehserien großartig gucke und beim Switchen, wie heißt denn das? Ich bin heute begriffsstutzig. Seppen. Beim Seppen, Seppen, wundere ich mich halt immer, dass also immer noch CSI läuft und all diese Serien, die nicht großartig nach, also irgendwie versendet werden, so hat man ja das Gefühl, weil Dutzende Folgen hintereinander gesendet werden. Aus Dutzend unterschiedlichen Staffeln. Wo ich mich auch frage, ist das gut, um die Leute bei Laune zu halten, wenn man denen irgendwas vorsetzt? Oder wie ist das? Also man kann ja irgendwie nicht binge-watchen, wenn da irgendwie so ein Cliffhanger-Folge ist. Kannst du auch irgendwie gucken, dass halt vielleicht in derselben, also am nächsten Tag dann irgendwie so in der Schiene die nächste Folge kommt. Ansonsten hat man ja irgendwie Pech gehabt. Während in Fernsehzeitschriften halt immer kontinuierlich dargestellt wird, was geschehen ist und was jetzt geschieht und sowas. Und ich habe immer das Gefühl, beim normalen Fernsehgucken sieht man das gar nicht so. Aber ich habe CSI und so auch nie binge-gewatcht oder die aktuellen Ausstrahlungen verfolgt. Das lief doch anfangs auch in Erstausstrahlung auf RTL, oder? Ja. Irritiert auch, dass Ritas Welt wieder versendet wird. Es wird, die Camper werden auch, glaube ich, wieder gezeigt. Ja, habe ich, glaube ich, auch schon mal wieder irgendwie gesehen. Wobei ja eigentlich das damals wegen Willi Tomczyk und seinen Übergriffen sexueller Natur oder wie auch immer das heißt, komplett rausgeschmissen worden ist bei RTL. Aber das hat man inzwischen dann wahrscheinlich auch schon wieder vergessen oder die Karenzzeit ist über. Jetzt darf man den schon wahrscheinlich wieder senden, zumindest in irgendwelchen, auf irgendwelchen Fernsehsendern, denen, die allen Leuten auf dieser ganzen Welt völlig egal sind. Ja, Fernsehen. Ich habe ein bisschen noch gelesen im Urlaub. Bin nicht so weit gekommen. Ich habe im April ganz wenig gelesen. Also ich habe kein Buch zu Ende gelesen, glaube ich. Weil ich da auch ordentlich... Nee, wann war das? Im Mai? Mai war das. Im Mai, weil ich viel gehört habe und viel unterwegs war und andere Sachen dazwischen gekommen sind. Und da ist das Lesen mal wieder draufgegangen, was immer ein bisschen schade ist. Reformationsstadt. Wir sind in der Reformationsstadt Emden. Rechts geht's nach Pefsum, Hinte und Greetsiel. 15 Kilometer. 15 Kilometer bis Greetsiel. Ich bin irgendwie so eine halbe Stunde am Fahren und war eben schon 15 Kilometer von Greetsiel weg. Also ich scheine wohl rundherum fahren zu dürfen. Ja. So ist das alle. Also vielleicht hätte ich auch einfach durch Greetsiel fahren können. Aber ich weiß gar nicht, ob ich gerade schon 30 Kilometer gefahren bin. So. Ja. Der Stau hat sich schon wieder ein bisschen gelegt auf der Gegenfahrseite. Dafür bin ich immer noch hinter einem, der irgendwie nicht links fährt, aber nicht immer nur genau auf der fortgeschrittenen, vorgeschriebenen Geschwindigkeitslimit. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, da hinten muss ich links auf die Autobahn. Fahrt doch alle mal. das Navi im Ohr hätte, könnte das mir natürlich sagen, von wegen, was ich zu tun habe. Ansonsten muss ich hier gleich gucken. Ich muss nach Oberhausen. Oberhausen ist oben links. Dann fahren wir mal nach oben links. Ja. Und wir fahren gleich auf die Autobahn. Wie spannend. Graues Wetter ist heute. War sowieso wechselhaft, wie gesagt, das Wetter. Zwei Tage hatten wir eigentlich schönes Wetter. Und für heute ist graues Wetter auch angemeldet. Ich habe bei kachelmannwetter.de geguckt. Und der ändert seine Meinung auch, oder der Dienst ändert seine Meinung auch relativ kurzfristig. Also man kann ein paar Tage vorher gucken, sollte am Tag vorher aber das Ganze nochmal angucken, weil für vorgestern war lange angekündigt, dass es regnet und keine Ahnung was, und dann hat er seine Meinung doch geändert und eine Sonne dann dahin gemalt. Und das war ganz schön sonnig. Auch gestern war es nicht so schlecht wie bei Kachelmann angesagt, weil da wurde gesagt, es wird wohl noch donnern. Also ein kleines Gewitter, aber es kam nichts. Aber es zog sich relativ fix zu. So, jetzt sind wir auf der A31, gehen Heimat für, keine Ahnung was, 200 Kilometer oder so. Das heißt, weil ich auch gar nicht so viel Sprit verbrauchen wollte, werde ich schön langsam rechte Spur bleiben. Um wohl und sicher zu Hause anzukommen. Und jetzt versuche ich nochmal Podcast zu hören. Tschüss.